Was der Jude in früheren Jahrhunderten in Frankreich vergeblich erstrebt hatte, gelang ihm hier. Jüdische Machtgier und englischer Imperialismus hatten sich zusammengefunden. Der Jude erklärte die Engländer als die verloren gegangenen 10 Stämme Israels, denen nach der Bibel ebenso wie ihm als Vertreter der beiden anderen Stämme die Weltherrschaft zufallen müsse. Der Engländer wollte die Weltherrschaft und der Jude mit dem Engländer zur Macht kommen. In den Logen, die sämtlich diese Politik vertraten, saßen der Engländer und der noch nicht durchschaute Jude nebeneinander und machten gemeinsam imperialistische Politik, die auch durch und durch kapitalistisch war. Eine jüdische Politik, die sich gegen die englische Regierungspolitik wandte, war nicht nötig. Die Einheit der englischen Politik zur offenen Weltherrschaft und der jüdischen zu einer vertarnten und kapitalistischen war von den Juden hergestellt, ohne dass der Engländer es ahnte. Englische und jüdische Freimaurer, in den gleichen Logen vereint, dienten dieser Politik, die zugleich ihre eigene war. Die Größe Britanniens wurde das Werk solcher Freimaurerei, durch die der Jude auch seine Belange gewährleistet sah. Es war eine vollständige Harmonie zwischen der Politik des englischen Volkes, des jüdischen Volkes und der Logen auf so lange hergestellt, als die Belange beider Völker die gleichen waren, das heißt, bis alle Goyim-Völker im Dienste Englands und der Juden standen oder geschwächt und dem Juden hörig waren, eine Phase der Weltgeschichte, in der wir nach der Meinung der Juden etwa seit dem Anfang des Weltkrieges stehen. Jetzt muss sich endlich die jüdische Politik vor England entlarven. Die Politik des jüdisch-englischen Logenpaktes äußerte sich gleich von seinem Entstehen an in echt jüdischer Brutalität und moralischer Hemmungslosigkeit, verbrämt mit dem freimaurerisch-jüdischen Kant der Menschenliebe und der Menschenbeglückung. Zweitens, Vergewaltigung Frankreichs und das Yahweh-Jahr 1789. Die Quersumme von 1789 ist 1 plus 7 plus 8 plus 9, 25. Diese England und dem Juden dienende Freimaurerei wurde im Jahre 1717 in England reformiert und kam als englisch-jüdisches Machtmittel auf das Festland Europas und nach Nordamerika. Sie hatte auf dem Festland Europas die Aufgabe für England, alle europäischen Staaten zu schwächen. In erster Linie sollte sie Frankreich, den Nebenbuhler Englands, zur See und als Kolonialmacht militärisch zu Fall bringen. Durch Beeinflussung und Revolutionierung aller Völker hatte sie die englisch-jüdische Weltherrschaft vorzubereiten, während sie in England selbst konservativ auftrat. Den Charakter, mit dem sie von hier aus in die Welt geschickt wurde, behielt die Freimaurerei bei. Je weiter sich das jüdische Volk in den Vordergrund drängte, desto mehr enthüllte es sich selbstverständlich auch in diesem wichtigsten Machtmittel, worüber bei Freimaurern schon vor 100 Jahren kein Zweifel war. Dieser Vorgang änderte an dem Wesen der Freimaurerei nichts, denn sie war jüdisch von Anfang an. Ihre revolutionäre Arbeit fand überall guten Nährboden, in den die Juden Gärstoff gelegt hatten. Die Despotie der Fürsten und Kirchen, der Herren und Pfaffen, die Abkehr von allem völkischen Denken und völkischer Rechtsauffassung hatten unter jüdischem Einfluss auf allen Gebieten, nicht zuletzt auf den Gebieten der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit, Zustände gezeitigt, die für die Völker schwer erträglich waren. So konnten denn auch wertvolle Persönlichkeiten von dem freimaurerisch-jüdischen Kant der Menschenbefreiung und der Menschenbeglückung betört werden und von der Freimaurerei eine Besserung der Zustände erhoffen, zumal ihnen auch das Volksgefühl nur zu oft fehlte. In den Jahren 1717 bis etwa 1740 sind in allen Staaten Europas von England her als revolutionierende Geheimzellen Logen gegründet worden, mit Patenten von England aus, das sich seiner Freimaurerei durchaus sicher fühlte und sie in anderen Ländern durch die Patenterteilung in Abhängigkeit hielt. Wie in England der Jude durch Vreen bei der Konstitution mit an der Spitze der reformierten Freimaurerei stand, so der Jude auch in allen Ländern. Frankreich verbot sehr bald die Logen, aber es half ihm nichts. Die Missstände in Frankreich durch das Königtum Ludwigs des 14. und 15. und die römische Kirche geschaffen, waren so groß, dass jener Kant von Menschlichkeit und Menschenbeglückung, der noch höher gestimmt wurde durch die Verkündung von humanitären Phrasen, von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wirken und die alten Autoritäten erschüttern musste. Der Jude war nicht so gutmütig, allein im Dienste Englands zu arbeiten, sondern er wollte Herr des geschwächten Frankreichs werden und es für seine eigenen, weit gesteckten Ziele ausnützen. Der Jude schwatzte dem Franzosen statt wie früher vom Weltimperialismus und vom Weltrepublik-Idol, von der Berufung zur Verbreitung der Humanität, der Toleranz, der Kultur, der Unfreiheit aller Menschen in Europa, und zwar mit solcher Eindringlichkeit vor, dass für das französische Volk die Vorherrschaft Frankreichs in Europa und besonders über Deutschland gleichbedeutend wurde mit der Befreiung aller Völker vom unwürdigen Joch. Es fühlte sich als Gehirn der Welt. Der Jude erstrebte in dem französischen Volk ein Machtmittel auf dem Festlande Europas, das mit ihm zur Beherrschung Europas genau ebenso zusammenarbeitete wie England zur Beherrschung der übrigen Welt, dass er, wenn die Zeit dazu gekommen wäre, auch an erster Stelle gegen dieses England einsetzen könnte. Wie im Mohammedanismus, im römischen Katholizismus und im Protestantismus, so wollte er in England und Frankreich auch mehrere Eisen im Feuer haben, bis er sie in der Weltrepublik in seinem Staatswesen so zusammenschweißen könnte, wie die jüdischen Konfessionen in seinem Gesetz in der liberalen katholischen allgemeinen Kirche. Die Freimaurerei in Frankreich stand gleich von Anbeginn im Dienste der ihr zugewiesenen politischen Aufgaben. Dass sie es politisch von Hause aus war, schreibt Bruder Ohr, kann kaum bestritten werden, wie man auch zu den Schriften Le Franc Macon von 1744 und Les Francs Maconnais Écrasés 1746 sich stellen möge, ob man sie als antifreimaurerische Verräterschriften oder als nur scheinbar gegen die Freimaurerei, in Wahrheit also eine freimaurerische Tendenzschrift ansieht, in jedem Falle verdient hervorgehoben zu werden, dass in der erstgenannten Schrift das Ziel der Freimaurerei die Gründung einer demokratischen Weltrepublik, in der zweiten die Hauptzüge des Revolutionsprogramms von 1789 mitsamt den Stichworten Freiheit und Brüderlichkeit sich vorfinden. Bruder Wilhelm Ohr zeigt hier klar die freimaurerische Kampfart, dass freimaurerische Tendenzschriften, die die freimaurerischen Absichten in weiten Kreisen propagieren sollen, zugleich als Verräterschriften von der Freimaurerei scheinbekämpft werden. Die gleiche schöne Methode herrscht auch heute noch. Ich kann die bekannte Schrift Bruder Köthners alias Freimann auf den Pfaden der internationalen Freimaurerei nur als freimaurerische Tendenzschrift ansehen, auch wenn sie nur für Brüder Freimaurer bestimmt ist.